Ich brauch mal die Hände, alle Hände nach oben und mitklatschen! Okay, let's go back to the good old times. Sunshinelife.de. Ballpark, was ist los hier? Ich kann euch sehen, aber ich kann euch nicht hören! Vielleicht ein bisschen lauter. Wow. Opa, wie schaut's aus? Können wir ein bisschen Gas geben? Ich höre nichts. Hallo, wo sind die Partyjungen? Drop the bass. Some songs for some motherfucking hunks who are shouting all the time. And we stand here together forever. And I say hello, everybody singing. The Yeti Niners gonna punk this place. Kurze Frage, trinkt hier jemand Alkohol? Gut so. Prost, hier ist Sacke! Prost, du Sack! Unglaublich! Wo sind die Patschehändchen? Wo sind die Hände? Ich höre nichts. We'll be right back. macht noch ein bisschen Alarm, hier ist DJ Sean! Geile Atmosphäre, wir nehmen die Arme nach oben. Und wir schwenken die Hände von links nach rechts, von rechts nach links. Alle zusammen, auf geht's. Und die Hände bleiben oben. Und wir klatschen alle zusammen. Everybody clap your hands. Können noch einmal zusammen alle ganz laut schreien! We'll be right back. Kopack, es wird immer noch viel zu leise. Ich brauche jetzt mal alle Hände nach oben und die Feuerzeuge raus. Auf geht's! Oh. Also, ich habe ein paar T-Shirts mitgebracht für die Leute, die hier am geilsten feiern, die hier am geilsten Party machen. Und dafür brauche ich einmal alle Arme oben, alle Hände nach oben, dann schmeiße ich das erste T-Shirt. Wir brauchen die Hände, wir klatschen, auf geht's! Und wenn ihr laut genug schreit, dann schmeiß ich das T-Shirt! Hallo Go Park, bitte schreien Sie jetzt! Yeah! Disco. Wayne. Und muss in die Arme. I don't wanna be the one, the one who's always left behind. Ich mach die Musik jetzt einmal genauso leise, so leise, wie ihr hier feiert. Smile. Ich habe noch ein T-Shirt hier. Aber dafür ist es im Moment viel zu leise. Jetzt brauchen wir noch einmal alle Feuerzeuge, alle Handys, alles was leuchtet. Und wer nichts dabei hatte, einfach die Hände nach oben, die Arme nach oben. Ein T-Shirt habe ich noch. Und jetzt aufgepasst, das nächste T-Shirt, das schmeißt mein Lieblingsmoderator von Sunshine Live, nämlich der Paddy. Aber erst wenn alle Hände oben sind, dann schmeißt er das T-Shirt. Erst wenn alle Hände oben sind und alle Leute ganz laut schreien. Mit dieser Scheibe verabschiede ich mich von euch. Ich sage Dankeschön, es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und wenn es euch gut geht, wenn ihr Spaß habt, bitte noch einmal ganz laut schreien! searching you, but I can't find you nowhere. When I look up to the sky, when I look up to the sky, the moon is telling me one day you will be mine. So just send me a heavenly sign of love. No, don't worry, I'll receive it from above. You just send me your heavenly signs of love. Of love, prince of love. Okay,